Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Mein Tag war ziemlich entspannt, muss ich sagen. Ich habe heute nur das Nötigste gemacht. Wir hatten heute, naja, so Wetter, das so hin und her schwingt quasi. 28, 29 Grad hier bei uns und drückender Himmel quasi. Das heißt, ich habe heute wirklich, ich war richtig platt. Ich habe nur das Nötigste gemacht. Ich habe nur meine Kundenkorrespondenz heute Morgen gemacht und da habe ich den ganzen Tag rumgechillt. Ich war vorhin einmal schön mit den Hunden draußen und ja, das war es dann im Wesentlichen auch. Ich habe sogar Leg Day geskippt heute. Das heißt ja Never Skip Leg Day, das werde ich morgen nachholen. Aber heute war ich echt, ich hatte keinen Bock. Ich war richtig platt, kommt selten vor, aber das tut dann auch einfach mal gut, einfach mal so einen Rest Day zwischenzuschieben. Und ja, ich habe ja Samstag, Sonntag Rest Day gemacht und Montag, Dienstag, Mittwoch voll durchgezogen. Wie gesagt, heute gönne ich mir einfach mal den entspannten Donnerstag. Und ja, morgen geht es dann wieder voll los. Freitag, Samstag, Sonntag, dann werde ich Montag wahrscheinlich wieder Richtung Rest Day machen. So ist der Plan, Männer. Ja, ich weiß ja, jeder, der von euch regelmäßig zum Sport geht, der kennt das ja. Diese Erholungsphasen dazwischen sind halt auch wichtig. Und wenn der Körper sagt, so, mach jetzt einfach mal Pause, bist platt heute. Also wenn der Körper mir das extrem sagt quasi, dann halte ich mich auch dran. Man muss jetzt wirklich unterscheiden können, ob es jetzt gerade darum geht, den Schweinehund zu überwinden, dass man quasi keinen Bock hat, oder ob man wirklich eine Erholung braucht. Und ich habe heute gemerkt, wegen des Wetters und wegen diesem drückenden Himmel, ich brauchte wirklich ein bisschen Erholung. Und das habe ich mir gegönnt und das gönne ich mir auch gleich, wenn das Video fertig ist, weiter. Heute wird ein chilliger Tag. ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, warum sich Frauen untereinander oder gegenseitig hassen oder warum Frauen lieber ihre Zeit mit Männern verbringen. Ihr habt ja mit Sicherheit schon viele Frauen hören, sagen hören, nee, also ich habe viel lieber mit Männern zu tun. Da komme ich viel besser mit zurecht als mit Frauen. Und jetzt wollen wir in diesem Video mal der Sache auf den Grund gehen, warum das so ist. Und es ist ganz einfach. Die Frau erkennt die Manipulation der anderen Frauen. Das heißt, sie sieht, was diese andere Frau veranstaltet. Also ich habe beispielsweise eine Freundin, die hat mir das mal geschildert, das war interessant, da höre ich immer genau zu, wenn es um sowas geht. Und da hat sie mir erzählt, dass es bei ihr auch immer so ist, immer wenn sie in einen neuen Freundeskreis reinkommt, dann wird sie von den anderen Frauen erstmal genau beäugt, inwieweit sie jetzt für die bestehenden Männer irgendwie eine Konkurrenz für die Frau, die schon da ist, sein kann. Und dann wird es genau angeguckt, wie gut kommt sie mit den neuen Männern klar. Wenn sie zu gut mit den neuen Männern klarkommt, dann wittert die Frau, dass sie da eine Gefahr hat, dass jetzt eine andere Frau, die Manipulation, die auch eine hohe Manipulationsfähigkeit hat, den Mann vielleicht ihr streitig machen kann. Und das wollen die natürlich nicht. Und wenn sie jetzt keine hohe Manipulationsfähigkeit hat und mit den Männern nicht so gut klarkommt zum Beispiel, dann ist das auch okay. Dann haben die Frauen da keinen Stress mit. Aber das sind so Dinge. Und sie, also die Frau, er sieht halt ihre Fähigkeit in der anderen Frau, wie die Frau diese billigen Tricks quasi anwendet und ist davon angewidert. Das gefällt ihr überhaupt nicht. Und deswegen mag sie das nicht. Also sie will das nicht sehen, wie andere Frauen diese Männer manipulieren und sie möchte auch die Manipulationshoheit nicht verlieren. Und aus diesem Grunde, das ist ein Grund, warum die sich gegenseitig nicht so grün sind. Und ich habe ein anderes Beispiel von mir beispielsweise. Da habe ich auch jetzt einer bekannten Freundin von damals erzählt. Die hat auch, also die ist jetzt so alt wie ich, auch 38, geschieden, zwei Kinder. Ja, und mit der habe ich gelegentlich mal telefoniert. Eigentlich ruft sie mich immer nur an, wenn sie was von mir will. Aber weil man sich halt so lange kennt, ein Wort holt das andere, man führt dann auch mal ein Gespräch miteinander. Aber da ich ja jetzt diese Red Pill Awareness habe, habe ich sofort, als ich ihr gesagt habe, ich habe sie erst gar nicht gesagt, dass ich mich getrennt habe, ich wollte darüber mit ihr gar nicht reden, aus welchem Grund auch immer, weil mich ihre Meinung dazu auch gar nicht interessiert hat. Aber dann habe ich sie irgendwann mal gesagt, dann haben wir zuletzt telefoniert im März, da war ich ja schon 4 Monate ausgezogen von meiner Ex. Und wie, sagt sie zu mir, du bist getrennt? Und ich merkte sofort, wie durch dieses Telefon merkte ich sofort, wie sie ihre Manipulationschance jetzt gewittert hat. Weil, also ich habe genau in der Art, wie sie gesprochen hat, gemerkt, wie ihr das gefallen hat quasi, dass ich jetzt von der einen Plantage runter war, wo ich manipuliert werde, um jetzt quasi offen zu sein für die neue Plantage. Und kaum hat, das ist verrückt, also kaum hat sie gemerkt, dass ich runter bin von der Plantage. Wir haben sonst immer nur so im 5 Monate, 4 Monate Abstand so irgendwie mal immer miteinander telefoniert. Auch mal jobbedingt und so weiter, einen Auftrag zuschachern oder dergleichen. Und dann hat sie gemerkt, okay, ich bin jetzt von dieser Plantage runter und plötzlich hatte ich einen viel regeren Kontakt mit ihr. Ewig, jeden zweiten, dritten, vierten Tag klingelte das Telefon und sie wollte irgendwas. Immer wollte sie irgendwas. Immer wollte sie mich in ein Gespräch verwickeln, hier, dies, jenes und immer so diesen Türöffner über ein Geschäftsmodell oder über irgendwie dieses oder jenes. Hauptsache mich in ein Gespräch oder beziehungsweise irgendwie den Zugang zu mir kriegen. Und weil wir uns auch so lange kennen, habe ich dann irgendwann auch auf Real Talk umgeschaltet und habe ihr auch gesagt mit Frauen und dass ich, weil sie ist auch hochgradig, also die ist nicht dumm, die ist so eine Alpha, sie ist so eine Alpha-Witwe, wenn ihr so wollt, eine mehrfache Alpha-Witwe und auch sehr, sehr gefährlich, sehr manipulativ und auch nur die eigenen Interessen im Sinn und wie gesagt, ist schon geschieden, 2 Kinder und die weiß definitiv, wie man einen Mann auseinandernimmt, das ist gar keine Frage und das macht die ohne zu zucken. Jedenfalls sofort hatte sie Interesse daran, okay, sie hat gemerkt, okay, ich bin von der einen Manipulationsmeisterin weg, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt da, dass man jetzt sein Netz drüber legt quasi. Und bis ich ihr dann irgendwann mit dem Real Talk sie konfrontiert habe und gesagt habe, dass ich jetzt, ich habe sie also quasi mit Female Nature konfrontiert und ihr gesagt, dass ich das durchschaut habe, dass es den Frauen nur um sich selber geht und so weiter. Und nachdem sie dann begriffen hat, dass ich das tatsächlich durchschaut habe, meldet sich gar nicht mehr bei mir. Ich habe ihr wirklich gesagt, dass ich meine eigenen Interessen nur noch in den Vordergrund lege und dass es für mich nur noch wichtig ist, was die Frau für mich tun kann. Ich werde für Frauen gar nichts mehr tun. Und als sie das so gehört hatte, jetzt ist Ruhe, die ruft nicht mehr an. Das war's. Die hat kein Interesse mehr an einem Mann, den sie nicht manipulieren kann. Und wieder zurück zu den Frauen. Die Frauen merken das untereinander, dass sie manipulativ unterwegs sind. Sie merken, wie die eine Frau, wenn die miteinander jetzt in einer Gruppe mehrere Männer und mehrere Frauen, dann merken sie, wenn eine Frau ihre Manipulationsfähigkeit auspackt und auf den Mann wirkt quasi, dann erkennt das die andere Frau. Der Mann merkt das nicht. Das ist, wir Männer, wir sind in der Regel Blue-Piller gewesen, wir merken das nicht, dass wir gerade von der Frau gegamed werden. Die andere Frau sieht das aber und ist von dieser Frau angewidert und ist umso mehr angewidert, dass der Mann auch noch auf ihren billigen Trick quasi reinfällt. Und weil die das so merken, das ist diese Dynamik dazwischen, deswegen können die sich nicht ab. Weil die eine manipuliert der anderen dazwischen. Jede will quasi den Mann einlullen für sich, also ihn in dem Orbit halten, den maximalen Nutzen auch von einem Mann haben quasi. Und wenn dann ein hochkarätiger Mann quasi von einer anderen Frau, wenn das Netz drüber gelegt wird, dann sagt diese Frau, das gefällt ihr nicht, das ist eine Konkurrentin. Und genau aus diesem Grund sind die sich nicht, untereinander sind die sich nicht grün, bei vielen Frauen. Und wie gesagt, wenn eine Manipulationskünstlerin dabei ist und die andere halt auch, dann erkennen die das und dann entsteht da keine Harmonie. Und was ich halt auch festgestellt habe, ist, die Frauen beispielsweise sind definitiv so, dass sie auch der anderen überhaupt nichts gönnen. Vordergründig wird immer nett geredet, ja, und auch du bist ja auch so hübsch und die leiten sich mit Absicht auch fehl. Also die machen mit Absicht Falschaufklärung für die andere. Und also das ist ganz, ganz, das ist nicht, also das ist wirklich nicht so, wie wir Männer sind. Männer sind in der Regel gerade sagen, wenn sie jemanden als Freund bezeichnen, auch ins Gesicht, was da falsch läuft und dass sie nicht mit seiner Meinung einverstanden sind. Ich sage jedem Freund von mir, wenn er da irgendwie falsch liegt, dass er meiner Meinung nach da falsch liegt. Und Frauen machen das auch nicht. Die gamen sich auch gegenseitig und reden sich gegenseitig nach dem Mund. Und das ist ein riesen Eiertanz, den die da veranstalten. Ich habe das schon live erlebt. Und wie gesagt, das wissen die irgendwie. Und deswegen sind die sich nicht grün. Warum Frauen auch noch sagen, dass sie lieber mit Männern zu tun haben, ist beispielsweise, weil sie wissen, dass Männer halt von gleicher Stimmungslage sind. Wir Männer sind verlässlich. Wir sind emotional in der Regel stabiler. Gut, wir müssen auch lernen, unsere Emotionen quasi unter Kontrolle zu behalten, das ist gar keine Frage, aber wenn man das, in der Regel ist der Mann trotzdem, ist ja nicht so, dass Männer keine Emotionen haben, aber wir kontrollieren das halt besser, wir sind eher der Logik zugetan. Und deswegen ist das ja so, dass die Frau sich auf den Mann natürlich mehr verlassen kann. So, Eine andere Frau, ja, die sagt das Date kurz ab, weil sie jetzt Bauchschmerzen hat. Ach, jetzt fühlt sie sich wieder nicht so, jetzt ist ihr was dazwischen gekommen, ach, jetzt hat sie doch ein heißes Date mit einem anderen Typen. Ihre Prioritäten verschieben sich am Tag 17 Mal auf eine andere Frau, ist also quasi überhaupt gar kein Verlass. Und die Frauen, die lügen ja auch untereinander, die sagen ja sicher nie die Wahrheit. Warum oder wieso? Ich habe das ja auch mit meiner Ex. Jedes Mal hat sie nach einer Ausrede gesucht, wenn sie an irgendetwas auf irgendwas keinen Bock hat. Also Frauen suchen immer Ausreden, um dem anderen das so mild zu verkaufen. Sie sagen nie, ich habe da keinen Bock drauf. So, beispielsweise, wenn mich heute jetzt irgendwer irgendwas fragt, ich habe keinen Bock drauf. Heute ist mein chilliger Tag. Ich mache Rest Day, ich chille, ich gucke gleich ein bisschen Serie, ich zock vielleicht noch eine Runde PUBG, gucke noch mal kurz meine E-Mail, mache noch die nötigste Korrespondenz und dann mache ich heute gar nichts. Dann gehe ich früh ins Bett und entspanne mich. Und jeder, der mich fragt, dann sage ich, ja, ich entspanne mich heute. Mir ist völlig egal, was du machst. Es spielt keine Rolle. Ich sag's, wie es ist. Ich brauche mich nicht rausreden. Oh, mir ist heute nicht so. Ich habe jetzt keine Kopfschmerzen. Und dann sage ich, ja, ich habe heute Kopfschmerzen, weil das Wetter so ist. Also Frauen versuchen sich immer, sie sagen nie die Wahrheit. Sie ahnen sich, sie erfinden Gründe, warum sie jetzt irgendwas nicht können. Und das erkennen die Frauen natürlich untereinander, dass die andere auch so ahlig ist. Und da können die nicht drauf. Also sie können auf sich selber nicht. Und das ist ja auch das Nächste. Weil Frauen sich selber verstehen. Also die eine Frau versteht die andere Frau. Und deswegen sagen wir Männer ja auch, du kannst Frauen wahlweise lieben oder du kannst sie verstehen. Und die anderen, die Frauen untereinander, wissen das auch. Du kannst Frauen lieben oder verstehen, aber die verstehen sich. Und wenn sie verstehen, können sie nicht mehr mögen. Weil sie wissen, was sie für Spiele spielt. Weil sie wissen, wie moralisch fragwürdig sie ist. Weil sie wissen, wie unehrenhaft sie ist, wie illoyal sie ist, wie ahlig sie ist. Und genau deswegen können sie sich gegenseitig gar nicht mögen, weil sie sich verstehen. Männer, das müsst ihr verinnerlichen. Ja, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit, Männer. Ich mache mir jetzt einen chilligen. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch auch einen super entspannten Abend. Lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und klickt auch auf diese Glocke. Ihr müsst ja auf diese Glocke klicken, wie die anderen YouTuber auch immer sagen. Und die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn meine Videos da sind. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, wie gesagt, teilt das auch mit jüngeren Männern, älteren Männern. Es sollte jeder Mann irgendwie mal gehört haben. Weil das macht uns Männer frei. Das gibt uns unseren Frieden und unsere Freiheit zurück. Genau das, was wir Männer wollen. Das Wissen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, Männer. Wir sehen uns morgen. Wir hören uns morgen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.